Abschnitt 4 aus David Copperfield, Band 4 von Charles Dickens, übersetzt von Julius Seibt. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 21. Kapitel: Die kleine Emily. Teil 1. In dem Hause von Steerforths Mutter war ein Bedienter angestellt, gewöhnlich im Dienste des jungen Herrn und von ihm auf der Universität in Dienst genommen. Dem Äußeren nach war es ein Muster an Respektabilität. Ich glaube nicht, dass es jemals in dieser Stellung einen respektabler aussehenden Mann gegeben hat. Er war wortkarg, von leisem Tritt, sehr still in seinem Wesen, ehrerbietig, aufmerksam. Immer bei der Hand, wenn er gebraucht, und nie im Wege, wenn er nicht gebraucht wurde. Aber sein Hauptanspruch auf Beachtung war seine Respektabilität. Er hatte kein bewegliches Gesicht, einen ziemlich steifen Nacken, einen runden, glatten Kopf mit kurzem, an den Schläfen dicht anliegendem Haar, eine sanfte Stimme und eine eigentümliche Art, den Buchstaben S so deutlich zu lispeln, dass er ihn öfter zu gebrauchen schien als jeder andere Mensch. Aber jede Eigentümlichkeit, die er hatte, machte er respektabel. Wenn seine Nase verkehrt gestanden hätte, so hätte er auch die Eigentümlichkeit respektabel gemacht. Er umgab sich mit einer Atmosphäre von Respektabilität und ging sicher in ihr einher. So durch und durch respektabel war er, dass es so gut wie unmöglich war, ihn wegen etwas Unrechtem in Verdacht zu haben. Ihm eine niedrige Arbeit aufzuerlegen, wäre eine unverzeihliche Verletzung der Gefühle eines höchst respektablen Mannes gewesen. So respektabel war er, dass niemand daran gedacht hätte, ihm eine Livree anzulegen. Und das fühlte das weibliche Dienstpersonal des Hauses so sehr, dass es niedrige Arbeit selbst verrichtete und meistens, während er vor dem Kamin die Zeitung las. Ein so zurückhaltender Mann war mir noch nie vorgekommen, aber durch diese Eigenschaft, wie durch jede andere, die er besaß, erschien er nur umso respektabler. Selbst der Umstand, dass niemand seinen Taufnamen kannte, schien zur Hebung seiner Respektabilität beizutragen. Gegen seinen Zunamen Littimer, mit dem er gerufen wurde, war nichts einzuwenden. Peter konnte gehängt oder Tom deportiert worden sein, aber Littimer war höchst respektabel. Ich glaube, die ehrwürdige Natur der Respektabilität als Begriff war daran schuld, dass ich mich diesem Manne gegenüber so außerordentlich jugendlich fühlte. Wie alt er selbst war, konnte ich nicht erraten, und das kam ihm wieder in derselben Hinsicht zugute, denn in der ruhigen Haltung seiner Respektabilität hätte er ebenso gut 50 als 30 Jahre alt sein können. Littimer brachte mir, ehe ich aufstand, das vorwurfsvolle Rasiermesser und meine Kleider. Als ich die Gardinen zurückzog und zum Bett hinausblickte, sah ich ihn, wie er in einer gleichmäßigen Respektabilitätstemperatur, ungerührt von dem winterlichen Ostwinde und nicht einmal fröstelnd aufatmend, meine Stiefeln in die erste Position der Tanzkunst stellte und Stäubchen von meinem Rock blies und ihn so zärtlich, als wäre es ein Wickelkind, hinlegte. Ich sagte ihm guten Morgen und frug ihn, welche Zeit es sei. Er zog eine höchst respektable Jagduhr heraus, drückte an die Feder, ließ den Deckel sich aber nur halb öffnen und sah von der Seite nach dem Zifferblatt hinein, als ob er ein orakelkündendes Wesen zu Rate zöge, machte sie wieder zu und sagte: »Wenn es beliebt, es ist 8:30. Mr. Steerforth wird sich freuen, zu hören, wie Sie geruht haben, Sir«, setzte er hinzu. »Ich danke Ihnen«, antwortete ich, »vortrefflich. Befindet sich Mr. Steerforth ganz wohl?« »Ich danke Ihnen, Sir. Mr. Steerforth befindet sich leidlich wohl.« Wieder eine seiner Eigenheiten. Er machte keinen Gebrauch von Superlativen, immer einen kühlen, ruhigen Mittelweg. Könnte ich die Ehre haben, noch etwas für Sie zu tun, Sir? Die Frühstücksglocke läutet um 9 Uhr. Gefrühstückt wird um 9:30. Ich danke Ihnen. Es ist schon gut, sagte ich. Ich danke Ihnen, wenn Sie erlauben, erwiderte er, und damit und mit einer leichten Verbeugung, als er vor meinem Bett vorbeiging, wie wenn er für seine Berichtigung um Verzeihung bitten wollte, ging er hinaus, wobei er die Tür so leise und vorsichtig zumachte, als ob ich eben in einen süßen Schlummer gesunken wäre, von dem mein Leben abhing. Jeden Morgen fand dasselbe Gespräch zwischen uns statt. Niemals mehr und niemals weniger, und dennoch, soweit ich mich infolge von Steerforths Gesellschaft oder Mrs. Steerforths Vertrauen oder Miss Dartles Unterhaltung während der Nacht über mich selbst erhoben habe oder dem reifen Alter näher gekommen sein mochte, diesem höchst respektablen Manne gegenüber wurde ich wieder zum Knaben. Er besorgte uns Pferde, und Steerforth, der alles konnte, gab mir Reitstunde. Er besorgte uns Fleurs, und Steerforth lehrte mich das Fechten. Handschuhe, und ich begann bei demselben Lehrmeister Lektion im Boxen. Es verletzte mich nicht, dass ich Steerforth gegenüber als ein Neuling in allen diesen Wissenschaften erschien, aber nie konnte ich mich entschließen, meinen Mangel an Geschicklichkeit vor diesem respektablen Littimer zu zeigen. Ich hatte keinen Grund zu glauben, dass Littimer selbst etwas von diesen Künsten verstand, auch nicht durch ein Zucken seiner respektablen Augenlider ließ er so etwas ahnen. Aber so wie er da war, wenn ich mich übte, kam ich mir wie der unerfahrenste und ungeschickteste aller Sterblichen vor. Ich habe länger bei diesem Manne verweilt, weil er damals einen besonderen Eindruck auf mich machte und wegen späterer Ereignisse. Die Woche verstrich in der angenehmsten Weise. Wie sich leicht denken lässt, verging sie mir in meinem Entzücken sehr schnell, und doch gab sie mir so viele Gelegenheiten, Steerforth besser kennenzulernen und ihn aus 1000 Gründen noch mehr zu bewundern, dass mir an ihrem Schluss die Zeit viel länger gewesen zu sein schien. Seine ungenierte Weise, mich wie ein Spielzeug zu behandeln, war mir angenehmer als jedes andere Benehmen, das er gegen mich hätte zeigen können. Es erinnerte mich an die Zeit unserer früheren Bekanntschaft, es erschien mir als die natürliche Folge derselben, es zeigte mir, dass er noch ganz der Alte war, es befreite mich von jedem unangenehmen Gefühl, das mir ein Nebeneinanderstellen seiner und meiner Vorzüge hätte verursachen können. Aber vor allem war es ein vertrauliches, ungeniertes, herzliches Benehmen, wie er es gegen keinen anderen zeigte. Da er mich auch in der Schule ganz anders als die übrigen behandelt hatte, so glaubte ich jetzt, er behandle mich auch im Leben anders als jeden anderen seiner Freunde. Ich glaubte, ich sei seinem Herzen näher als alle anderen, und mein Herz glühte vor Liebe zu ihm. Er entschloss sich, mit mir in die Provinz zu gehen, und der Tag unserer Abreise erschien. Lange wusste er nicht, ob er Littimer mitnehmen sollte oder nicht, aber zuletzt entschloss er sich, ihn dazulassen. Der respektable Mann, zufrieden mit seinem Geschick, wie es immer ausfallen mochte, befestigte unsere Koffer auf dem kleinen Wagen, der uns nach London bringen sollte, als wären sie bestimmt, dem Sturm der Jahrhunderte zu trotzen, und nahm meine bescheiden dargebotenen Gaben in vollkommener Ruhe hin. Wir nahmen von Mrs. Steerforth und Miss Dartle mit vielen Danksagungen von meiner Seite und vielen Freundschaftsbezeugungen von der Mutter Abschied. Das Letzte, was ich sah, war Littimers ungetrübtes Auge mit dem deutlichen Ausdruck, so kam es mir wenigstens vor, dass ich sehr jung sei. Meine Empfindungen bei einer so glücklichen Rückkehr zu der alten, trauten Umgebung will ich nicht zu beschreiben versuchen. Nach Yarmouth nahmen wir Post. So sehr lag mir die Ehre der Stadt am Herzen, dass ich sehr erfreut war, dass Steerforth, wie wir durch die dunklen Straßen nach dem Gasthofe fuhren, sagte, es sei ein gutes, närrisches, abgelegenes Loch. Wir begaben uns nach unserer Ankunft zu Bett und frühstückten zu einer späten Stunde des Morgens. Steerforth, der sehr aufgelegt war, hatte schon vorher einen Spaziergang am Strand gemacht und war, wie er sagte, mit der Hälfte der Fischer schon bekannt geworden. Außerdem war er sicher in der Ferne Mr. Peggottys Haus mit dampfenden Essen gesehen zu haben. Er hätte große Lust gehabt, die Tür zu öffnen und sich in meinem Namen vorzustellen. »Wann wirst du mich dort einführen, Blümchen?« sagte er. »Ich stehe ganz zu deiner Verfügung. Richte es ganz nach deinem Belieben.« »Steerforth, ich glaube, heute Abend wäre eine gute Zeit, wenn sie alle um das Feuer sitzen. Wir müssen hingehen, wenn sie sich alle gemütlich eingerichtet haben.« »Gut«, sagte Steerforth, »heute Abend also.« »Ich werde Ihnen nichts von unserem Hiersein sagen«, sagte ich ganz erfreut, »wir müssen Sie überraschen.« »Natürlich«, sagte Steerforth, »es wäre kein Spaß dabei, wenn wir Sie nicht überraschten. Wir müssen die Eingeborenen in ihrem Naturzustande sehen.« »Obgleich sie derart Leute sind, wie du einmal sagtest«, bemerkte ich. »Aha, was, du erinnerst dich noch an meine Neckereien mit Rosa«, rief er lebhaft aus. »Das verwünschte Mädchen, ich fürchte mich fast vor ihr. Sie verfolgt mich wie ein Kobold. Aber fort mit ihr, was gedenkst du jetzt zu tun? Du willst deine alte Annie besuchen?« »Freilich wohl«, sagte ich, »ich muss Peggotty zuerst besuchen.« »Gut«, sagte Steerforth und sah nach der Uhr. »Setzen wir den Fall, ich lasse dich auf 2 Stunden fort, dass du dich ausweinen kannst. Würde das genug sein?« Ich erwiderte lachend, dass ich glaubte, um diese Zeit fertig zu sein, dass er aber auch kommen müsse, denn er werde finden, dass sein Ruhm ihm vorausgegangen und dass er fast eine so wichtige Person wäre wie ich. »Ich werde kommen, wohin oder tun, was du nur willst«, sagte Steerforth. »Sage mir, wohin ich kommen soll, und in 2 Stunden werde ich mich in jedem beliebigen Zustande, sentimental oder humoristisch, einstellen.« Ich gab ihm die genauesten Nachweise, um die Wohnung Mr. Barkis, Fuhrmann, nach Blunderstone und anderen Orten aufzufinden und ging dann allein aus. Die Luft war scharf und frisch, der Erdboden hart und trocken, auf dem Meere glänzten kurze, krause Wellen, die Sonne goss viel Licht, obgleich wenig Wärme, über die Umgebung aus, und alles war munter und frisch. Ich selbst war in der Freude, hier zu sein, so glücklich, dass ich die Leute auf der Straße hätte anhalten und ihnen die Hände hätte schütteln können. Die Straßen kamen mir natürlich klein und schmal vor, wie es wohl immer der Fall ist, wenn wir in reiferem Alter die Umgebung unserer Kinderjahre wiedersehen. Aber ich hatte nichts davon vergessen und fand nichts verändert, bis ich an Mr. Omers Laden kam. Omer und Joram stand jetzt, wo früher Omer gestanden hatte, aber die Firma Tuchhändler, Schneider, Putz- und Mützenmacher, Leichenbesorger und so weiter war geblieben. Meine Schritte schienen, nachdem ich die Firma gelesen, sich so natürlich dem Laden zuzuwenden, dass ich über die Straße ging und hineinsah. Im Hintergrunde des Ladens erblickte ich eine hübsche Frau, die ein kleines Kind in ihren Armen schaukelte, während ein zweites, etwas größeres, sich an ihre Schürze klammerte. Unschwer erkannte ich Minnie und ihre Kinder. Die Glastür des Hinterzimmers stand nicht offen, aber aus dem Arbeitsschuppen quer über dem Hofe konnte ich in gedämpften Tönen die alte Weise hören, als ob sie nie aufgehört hätte. »Ist Mr. Omer zu Hause?« fragte ich, indem ich in den Laden trat. »Ich möchte ihn einen Augenblick sprechen.« »Oh ja, Sir, er ist zu Hause«, sagte Minnie. »Bei solchem Wetter erlaubt ihm sein Asthma nicht auszugehen.« »Joe, ruf den Großvater!« Der kleine Kerl, der sich an ihrer Schürze festhielt, setzte seine Lunge so wacker in Tätigkeit, dass er sich selbst darüber schämte und sein Gesichtchen in ihrem Kleide versteckte. Jetzt hörte ich ein Keuchen und Husten näher und näher kommen, und bald stand Mr. Omer vor mir, kurzatmiger, aber nicht viel älter aussehend als ehedem. »Dienerchen, Sir«, sagte Mr. Omer, »was wünschen Sie von mir, Sir?« »Eine Hand, Mr. Omer, wenn es Ihnen gefällig ist«, sagte ich und bot ihm die meine. Sie waren einmal sehr gütig gegen mich und ich glaubte nicht, dass ich damals meine Erkenntlichkeit gebührend an den Tag legte. »War ich das gegen Sie, Sir?« erwiderte der Alte. »Freut mich, das zu hören, kann mich aber nicht darauf besinnen. Wissen Sie es auch ganz gewiss?« »Ganz gewiss. Ich glaube, mein Gedächtnis wird so kurz wie mein Atem«, sagte Mr. Omer und sah mich kopfschüttelnd an, »denn ich kann mich nicht auf Sie besinnen.« »Können Sie sich nicht erinnern, wie Sie auf meine Ankunft mit der Postkutsche warteten, wie ich dann hier frühstückte und wie ich mit Ihnen nach Blunderstone fuhr, mit Ihnen, mit Mrs. Joram und Mr. Joram, der damals Ihre Tochter noch nicht geheiratet hatte?« »Ach du lieber Himmel«, rief Mr. Omer, nachdem ihm die Überraschung einen Hustenanfall zugezogen hatte, »ist das wirklich wahr?« »Liebe Minnie, weißt du es noch? Mein Gott, ja, es war für eine Dame, glaube ich.« »Für meine Mutter«, gab ich zur Antwort. »Wahrhaftig«, sagte Mr. Omer und tüpfte mich mit dem Zeigefinger auf die Weste, und ein kleines Kind war auch dabei. »Sie wurden miteinander begraben. Drüben in Blunderstone war's, ganz recht, oh Gott, und wie haben Sie sich seitdem befunden?« »Ganz gut«, sagte ich und hoffte, dass es mit ihm eben so gewesen sei. »Oh, hätte nicht besonders so klagen«, sagte Mr. Omer. »Mein Atem wird kurz, wird aber selten länger mit den Jahren. Ich nehme es so hin und schicke mich hinein, wie es geht. Das ist das Beste, nicht wahr?« Mr. Omer hustete wieder infolge seines Lachens, und seine Tochter, die jetzt neben ihm stand und das kleinste Kind auf den Ladentisch stellte, klopfte ihm in den Rücken, bis er sich wieder erholt hatte. »Mein Gott«, sagte Mr. Omer, »ja, wahrhaftig, zwei Leichen. Auf derselben Fahrt, Sie können mir's glauben, wurde der Hochzeitstag für meine Minnie festgesetzt. Bestimmen Sie ihn, Sir«, sagte Joram. »Ja, bitte, Vater, tue es«, sagte Minnie, »und jetzt ist er mit im Geschäft, und sehen Sie einmal her, das Jüngste.« Minnie lachte und strich sich das Haar an den Schläfen glatt, wie ihr Vater jetzt einen seiner fetten Finger dem Kinde gab, das sie auf dem Ladentisch tanzen ließ. »Zwei Leichen, natürlich«, sagte Mr. Omer und nickte mit dem Kopfe, seinen Erinnerungen nachgehend. »Ganz richtig. Und Joram arbeitet jetzt gerade an einem grauen mit silbernen Nägel. Noch nicht das Maß«, er meinte das Maß des tanzenden Kindes auf dem Ladentisch. »Es fehlen noch mehr als 2 Zoll. Wollen Sie etwas genießen?« Ich dankte ihm, schlug es aber aus. »Warten Sie einmal«, sagte Mr. Omer. »Barkis, dem Botenfuhrmann seine Frau Peggotty, dem Schiffer seine Schwester. Hatte sie nicht was mit ihrer Familie zu tun? War sie nicht bei ihnen in Diensten?« Meine bejahende Antwort gereichte ihm sehr zur Befriedigung. »Ich glaube wahrhaftig, mein Atem wird nächstens besser, denn mein Gedächtnis ist stärker geworden«, sagte Mr. Omer. »Denken Sie sich, Sir, wir haben hier bei uns in der Lehre eine junge Verwandte von ihr, die einen so feinen Geschmack im Putzmachen hat. Ich glaube, eine Herzogin nimmt es nicht mit ihr auf.« »Doch nicht die kleine Emily«, sagte ich unwillkürlich. »Emily heißt sie«, sagte Mr. Omer, »und klein ist sie auch. Aber ich sage Ihnen, ein Lärmchen hat sie, dass die Hälfte der Weibsen in Yarmouth ganz wütend auf sie ist.« »Dummes Zeug, Vater«, rief Minnie. »Meine Liebe«, sagte Mr. Omer, »ich meine dich nicht mit...« Er warf mir dabei einen schlauen Seitenblick zu. »Ich meine bloß die Hälfte der Weibsen von Yarmouth und 5 Meilen in der Runde.« »Dann hätte sie sich nicht überheben sollen, Vater«, sagte Minnie, »und den Leuten keinen Anlass geben sollen, von ihr zu reden, und sie hätten es nicht tun können.« »Hätten es nicht tun können«, entgegnete Mr. Omer, »hätten es nicht tun können. Ist das deine Lebenserfahrung? Was könnte ein Weibchen nicht tun, wenn es sich um das hübsche Gesicht einer anderen handelt?« Ich glaubte wirklich, es sei mit Mr. Omer vorbei, als er diesem Spaß Worte gegeben hatte. Er hustete so stark und sein Atem entzog sich so sehr allen Bemühungen, ihn wiederzuerlangen, dass ich in der Tat erwartete, seinen Kopf hinter dem Ladentisch verschwinden und seine kleinen schwarzen Beine mit den halb verschossenen Kniebändern im letzten Todeskampf emporzappeln zu sehen. Endlich erholte er sich wieder, keuchte aber immer noch sehr und war so erschöpft, dass er sich auf den Schemel vor dem Pult im Laden setzen musste. »Sehen Sie«, sagte er, indem er sich die Glatze abtrocknete und schwer aufatmete, »sie hat sich hier an niemand angeschlossen. Sie hat weder Bekannte noch Freunde gesucht, geschweige denn Liebsten.« Natürlich klatschten gleich böse Zungen, Emily wolle die vornehme Dame spielen. Nun meine ich, das Gerede entstand bloß, weil sie manchmal in der Schule sagte, wenn sie eine vornehme Dame sei, wolle sie das oder jenes für ihren Onkel tun, verstehen Sie, oder ihm das oder jenes kaufen. »Das hat sie mir tausendmal gesagt, als wir noch beide Kinder waren«, bestätigte ich voll Eifer. Mr. Omer nickte mit dem Kopfe und rieb sich das Kinn. Ganz recht. Dann verstand sie sich mit sehr geringen Mitteln viel besser zu kleiden als andere mit großem Aufwand. Und das machte die Sache schlimm. Außerdem war sie, was manche Leute leichtsinnig nennen wollen. »Ich will sogar sagen, was ich leichtsinnig nennen würde«, sagte Mr. Omer, »wusste nicht recht, was sie wollte. Ein wenig verzogen und konnte sich nicht recht in andere Leute Willen schicken. Mehr kann nicht gegen sie gesagt werden, Minnie.« »Nein, Vater«, sagte Mrs. Joram, »das ist das Schlimmste, glaube ich.« Als sie daher eine Stelle bekam und einer alten, verdrießlichen Dame Gesellschaft leisten sollte, so vertrug sie sich nicht mit ihr und blieb nicht. Endlich kam sie zu uns auf 3 Jahre in die Lehre. 2 davon sind beinahe vorbei, und sie hat sich so gut gehalten wie kein anderes Mädchen. Sie ist 6 andere wert, Minnie. Ist sie nicht 6 andere wert?« »Ja, Vater«, erwiderte Minnie, »ich werde ihr niemals etwas Unrechtes nachsagen.« »Sehr gut«, sagte Mr. Omer, »so ist recht. Und so, junger Herr«, sagte er, nachdem er sich noch ein Weilchen das Kinn gerieben hatte, »damit Sie mich nicht für ebenso langatmig als kurzatmig halten, höre ich auf, weil ich nichts mehr zu sagen habe.« Da sie das ganze Gespräch in leisem Tone geführt hatten, so bezweifelte ich nicht, dass Emily in der Nähe sei. Als ich jetzt frug, ob dies der Fall sei, nickte Mr. Omer bejahend und deutete nach der Tür des Hinterstübchens. Meiner eiligen Frage, ob ich einen Blick hineinwerfen dürfe, wurde keine Einwendung entgegengehalten, und ich sah sie, indem ich durch die Glasscheibe blickte, bei ihrer Arbeit sitzen. Ich sah sie, ein wunderliches, kleines Wesen, die klaren, blauen Augen, die mein kindliches Herz geblickt, jetzt lachend einem von Minnies Kindern zugewandt, das in ihrer Nähe spielte. Es lag genug Mutwillen in dem hübschen Gesichte, um zu rechtfertigen, was ich von ihr gehört hatte, aber nichts, was nicht von Reinheit und Glück sprach und auf einen guten und glücklichen Wandel deutete. Die Weise vom Hofe drüben, die nie aufgehört zu haben schien, ach, es war die Weise, die niemals aufhört, summte leise die ganze Zeit über. »Wollen Sie nicht hineingehen und mit ihr sprechen?« sagte Mr. Omer. »Gehen Sie hinein und sprechen Sie mit ihr, Sir. Tun Sie, als ob Sie zu Hause wären.« Ich war zu blöde, um der Aufforderung zu folgen. Ich fürchtete, sie in Verlegenheit zu setzen und selbst verlegen zu erscheinen. Aber ich erkundigte mich nach der Stunde ihres Fortgehens, um die Zeit unseres Besuches bei ihren Verwandten danach einzurichten, und nahm Abschied von Mr. Omer und seiner hübschen Tochter und ihren Kindern, um mich zu meiner guten alten Peggotty zu begeben. Ende von Abschnitt 4, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 26. Dezember 2024.